Das war der RSH-Report mit Cornelia Lillelund. Das Neueste aus aller Welt hören Sie bei RSH immer 5 vor. RSH Country. Radio Schleswig-Holstein. Ab sofort jeden Dienstag um diese Zeit Country Music aus USA mit Helmut Rademacher. Mel McDaniel, take me to the country. Jawohl, wir haben hier heiße Temperaturen und draußen sinken sie die Temperaturen. Ich habe sie vorliegen für Schleswig 20, für Kiel 19, für Neumünster 22 und für Hamburg 23. Und wir machen weiter mit Musik. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Come and look out. Alabama singt sich ein. Wir hatten eben einen netten Anruf aus Neumünster. 30 Taxifahrer haben uns gegrüßt. Naja, wir freuen uns, dass ihr alle mithört. Die Taxifahrer sind ja im Grunde genommen eine kleine Ausgabe der Trucker, dieser Lastwagenfahrer aus Amerika. Gleichzeitig auch dann an die Lastwagenfahrer in Deutschland. Viele Grüße. Auf geht's, Alabama, if you're gonna play in Texas, come on. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. That lead guitar is hot. A few years ago, there lived a lover by the name of Jimmy Jones, who really snowed the girls and left them cold, and gained the title of the Great Snowman. I remember the day. Susan Ray, LA International Airport. Sie besang den Flughafen in Los Angeles. Wenn Ihnen Country Music gefällt, schreiben Sie uns doch ruhig. Machen Sie uns ein paar Vorschläge. Schreiben Sie an RSH, das heißt Radio Schleswig-Holstein, an die Adresse Funkhaus Wittland, Kennwort Country. Ich wiederhole es vielleicht nachher nochmal. Und naja, warum sollten wir uns nicht nach Ihnen richten? Und dann machen wir so heiße Musik wie diese hier. Sonny Fischer möbelt ein Stück von Eddie Rabbit auf. Driving my life away. Oh, yeah. 22:19 Uhr, immer noch Country auf Radio Schleswig-Holstein. She said you're a living legend, I said. I closed my eyes and sank beneath the sea. Hoyt Axton aus 1977, Torpedo. Noch einer, der nicht schläft, Johnny Cash. Ah ja, ist ja schon zu Ende, ja. Bobby Bear. Bobby Bear mit For Strong Winds. Und hier zupft einer, der heißt Dan Fogelberg. Uhr, Verkehrsstörungen liegen uns nicht vor. Das Wetter, nachts liegen die Werte zwischen 11 und 15 Grad. Morgen früh wird es wieder sonnig, warm und trocken mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. An der Westküste gibt es zuerst noch etwas Nebel, aber im Laufe des Vormittags wird es dann zunehmend sonniger. Jawohl, das ist schön zu hören. Radio Schleswig-Holstein. Und weiter geht's mit Country. Waylon Jennings ist angesagt. Well, I've been down in Mississippi. Das Waylon Jennings Medley. Übrigens exklusiv auf RSH. Es feiert doch Premiere in Deutschland. Das mal in aller Bescheidenheit. Die Settler Brothers mit einem Song von Elvis. Er wird sich anschließend revanchieren. When My Blue Moon Turns to Gold Again. Die Settler Brothers. When My Blue Moon Turns to Gold Again. Und wie gesagt, Elvis revanchiert sich mit einem Song von den Settlers. I got over. Ja, Elvis mit Susan, When She Tried. Wie vorhin schon sagte, wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns mal vielleicht ein paar Wünsche, ein paar Vorschläge zum Thema Country-Musik auf RSH. Unsere Adresse: Radio Schleswig-Holstein, Funkhaus Wittland in 23 Kiel. Tja, ob Sie nun Schlager aus den 30er, 40er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren hören, das ist ganz Ihr Problem. Schreiben Sie uns ruhig, wir richten uns ein wenig danach. Okay? Don Gibson, Sea of Heartbreak. The lights. Immer noch Country auf Radio Schleswig-Holstein. Wir haben wieder ein paar nette Anrufe bekommen. Die Postumschlagsstelle in Neumünster hat sich gemeldet. Die hören uns zu und wir versprechen Ihnen, wir machen noch die ganze Nacht schöne Musik. Nicht nur für die Leute in Neumünster, für ganz Schleswig-Holstein natürlich auch, natürlich. Ein kleiner Bonbon für die Country-Freunde aus der jetzigen Nummer 1 LP in den US-Country-Charts in Billboard. Ronnie Milsap heißt der Interpret. Da spielen wir die wichtigste Single-Auskopplung Lost in the 50s Tonight. Ronnie Milsap, Nummer 1 LP zurzeit in den USA. Ja, das war's denn für heute mal wieder. Country-Musik auf RSH mit Helmut Rademacher. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit um 22 Uhr. Ich übergebe an meinen Kollegen, der hier schon sitzt, Jörg mit dem Report. Der hat auch eine schöne Stunde vor sich. Ich habe sein Programm gesehen. Lassen Sie sich überraschen. Ja, ich mache zwar nicht Report, sondern Report. Das macht die Conny Lillelund. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Würdest du... Dankeschön, dass du mir auch den Regler hochgezogen hast. Aber gerne. Okay. Papst Johannes Paul II. Ist in Kolumbien eingetroffen. Während des 7-tägigen Papstbesuches haben die Guerillatruppen in Kolumbien einen Waffenstillstand versprochen.